Boah, das ist echt heftiges Hate. Auf jeden Fall, Alter. Ja, boah, Dings, ey, hast du schon das neue Max-Herre-Album gehört? Der ist total geil, ich feier das. Er ist echt fresh, Alter. Ohne absolut, Scheiß, musst du mal absolut, hören. Absolut, Mann. Nicht so ein Wannabe-Scheiß wie hier diese, wie heißen der Kollege und Farid Bang. Ach, ist doch alles voll wack, ja, Mann. Alter. Ist doch scheiße. Ja, echt voll wack, ey. Absolut, Mann, absolut. Krass. Hey, Farid, Alter, Kolle. Na, kleiner Mann. Ey, oh, wann kommt JBG, Alter? Hey. Wenn wir deine Mutter gefickt haben. Ja, geil. Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Habt ihr wieder trainiert, oder was? Geht dich nichts an. Hey, ja, ist super. Okay, können wir ein Foto machen kurz? Nein, komm, ich bin ganz sicher. Okay, nächstes Mal vielleicht. Du sagst, du keepst Hip-Hop real. Doch wir halten von deiner Definition von Hip-Hop nicht so viel. Darum hauen wir auf dich Hurenbock mit Fäusten ein. Dein Blut ist oft noch heute auf deine Tapesammlung von Blumentopf und Freundeskreis. Ey, bin ich grad beim McFit beim Sport? Schwärmst du mit deinen Kumpels noch vom letzten Splash-Gig von Torch? Beim Rauchen von Philly Blunts, ich komm an und tick LSD. An euch Wellness-Tee, saufen den Hippie-Punk. Die draußen in der City nachts am Zittern sind beim Sprayen. Denn die Streichholzarme können kaum die Graffiti-Dose heben. Und wenn die Cops kommen mit blauen Lichtern und Sirenen, sind sie gefickt, denn sie können mit ihren Baggies nicht mal richtig gehen. Landen hinter Gitterstäben mit Zellengenossen, dann sind relativ schnell die Knochen nach paar Schellen gebrochen. Wenn sie nicht dick saugen wie Lolo Ferrari, drum sind sie mit Dicksaugen beschäftigt wie Make-up-Artists von Oliver Hardy. Eure vier Elemente, es sind Sprain Game, Turntable, Breakdance und Rap-Shit. Unsere vier Elemente, es sind Geld zählen, Girls klären, Gangbang und McFit. Deine vier Elemente sind für uns nur lächerlich, du landest nach nem Messerstich im Dreck, Bitch. JBG, wir sind Legende. Verzockst dein Geld bei Blackjack im Casino, weil du Einsteiger bist wie der Entdecker von Sido. Jeder Rapper verzickt Dope, liest sich nen Benz. Doch er dürfte Hurensohn als 257ers Fans. Manchmal wär ich gern das Bo dieser Kelp, denn dann wird mich auf der Street niemand wiedererkennen. Ich will Action und schieß auf Ferris MC, denn er ist voll out wie das Playstation-Spiel. Harid Gangbang, ich steige in den Panzer ein und du siehst die Reifen qualmen wie im Altersheim. Komme rein, kille die Feinde, ihre scheiß billigen Zeilen. Deine schwulen Flows, du Hurensohn und einsilbigen Reime. Briggs ist schwanger und sagt, dass es von Farid ist. Doch es kann nicht sein, denn ich hab dich vom Arsch gefickt. Und die vier Elemente eines Gangsters sind Pumpen, Ficken, Böbeln und Benzmann. Eure vier Elemente, es sind Sprain Game, Turntable, Breakdance und Rap-Shit. Unsere vier Elemente, es sind Geld zählen, Girls klären, Gangbang und McFit. Deine vier Elemente sind für uns nur lächerlich, du landest nach nem Messerstich im Dreck, Bitch.